Leili, du, heute haben wir den Oktoberclub. Elaili, Leili, du, Elaili, Leili, Leili, Elaili. Vom Zentralrat ein scharfer Blick. Hey Leili, Leili, Lu, und schon sang die Republik. Hey Leili, Leili, Lu. Ein Singeklub ist keine Pründe, Elali Lalilu. Zum Singen braucht man andere Gründe, Elali Lalilu. Elali Lalilu. Elali Lalilu. Elali Lalilu. Der Text, den ich hab, gefällt mir nicht, Elali Lalilu. Drum mach ich zu morgen ein anderes Gedicht. Manch Dichter sitzt im Kämmerlein, hey lali lali lu, drauf fällt ihm nichts Konkretes ein. Kaffeesahne gibt es wieder, hey lali lali lo, drum fehlen uns kritische Lieder, hey lali lali lo. Komponisten gibt es zwar, hey lali lali lo, doch Jugendlieder sind noch rar, hey lali lali lo. Noch mehr so blöde Zeilen, hey lale lale lo, wird mir das Publikum enteilen, hey lale lale lo. Nun hören wir auf und fangen wir an, hey lale lale lo, jetzt kommt das Fest pro Hoglahan, hey lale lale lo. Hey,